Als nun Esra so betete und weinend vor dem Tempel Gottes hingestreckt sein Bekenntnis ablegte, hatte sich eine sehr große Schar von Israeliten um ihn versammelt, Männer und Weiber und Kinder, denn auch das Volk war in heftiges Weinen ausgebrochen. Da hob Sechanja, der Sohn Jehils, von den Nachkommen Elams, an und sprach zu Esra: Wir haben uns vergangen gegen unseren Gott, dass wir fremde Weiber von den Bewohnern des Landes heimgeführt haben, doch ist dieserhalb jetzt noch Hoffnung für Israel. So lasst uns jetzt unserem Gotte feierlich geloben, alle solche Weiber und was von ihnen geboren ist, Kraft der Entschließung meines Herrn und derer, die vor dem Gesetz unseres Gottes Ehrfurcht haben, fortzuschaffen, und nach dem Gesetze soll verfahren werden. Stehe auf, denn dir liegt die Sache ob, und wir werden dir beistehen, ermanne dich und handle. Da erhob sich Esra und ließ die Obersten der Priester und der Leviten und von ganz Israel schwören, demgemäß zu handeln, und sie schworen. Da verließ Esra den Platz vor dem Tempel Gottes und begab sich in die Zelle Johanans, des Sohnes Eljasibs. Dort übernachtete er, ohne Speise zu genießen oder Wasser zu trinken, denn er war in Bekümmernis über die Versündigung der Weggeführten. Hierauf ließ man in Juda und Jerusalem an alle aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Befehl ergehen, sich nach Jerusalem zu versammeln. Und wer irgend am dritten Tage nicht erscheinen würde, wie es der Beschluss der Obersten und der Vornehmen forderte, dessen gesamte Habe sollte dem Banne verfallen, und er selbst aus der Gemeinde der Weggeführten ausgeschlossen werden. Da versammelten sich alle Männer von Juda und Benjamin am dritten Tage nach Jerusalem, und zwar war es der 9. Monat, am 20. Tage des Monats. Und das ganze Volk saß auf dem freien Platze vor dem Tempel Gottes, zitternd um der Angelegenheit willen und infolge der Regengüsse. Da erhob sich Esra, der Priester, und sprach zu ihnen: Ihr habt euch vergangen und habt fremde Weiber heimgeführt, um die Schuld Israels noch zu vermehren. So legt nun vor Jahwe, dem Gott eurer Väter, das Bekenntnis eurer Sünde ab und tut seinen Willen, indem ihr euch von den Bewohnern des Landes und den fremden Weibern absondert. Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme: So, wie du gesagt hast, liegt uns ob zu tun. Jedoch das Volk ist zahlreich, und es ist die Regenzeit, so dass wir nicht im Freien bleiben können, auch ist das Geschäft nicht an einem oder in zwei Tagen zu erledigen, weil wir uns in dieser Angelegenheit vielfältig verschuldet haben. So mögen denn unsere Obersten für die ganze Gemeinde tagen, und alle, die in unseren Städten, die fremde Weiber heimgeführt haben, sollen je zur anberaumten Zeit kommen, und mit ihnen die Vornehmen und Richter der einzelnen Städte, um endlich die Zornesglut unseres Gottes bezüglich dieser Angelegenheit von uns abzuwenden. Nur Jonathan, der Sohn Asahels, und Jaseja, der Sohn Tikwas, traten hiergegen auf, und Mesullam und der Levit Sabtai unterstützten sie. Da taten die aus der Gefangenschaft zurückgekehrten also. Und Esra, der Priester, wählte sich Männer aus, die Familienhäupter der einzelnen Familien, und zwar alle mit Namen. Und sie hielten eine Sitzung am ersten Tage des 10. Monats, um die Angelegenheit zu untersuchen. Und sie erledigten allerwärts die Sache der Männer, die fremde Weiber heimgeführt hatten, bis zum ersten Tage des 1. Monats. Es fanden sich aber von den Nachkommen der Priester folgende, die fremde Weiber heimgeführt hatten, von den Nachkommen Jesuas, des Sohnes Josadaks, und seinen Brüdern, Maseja, Elisa, Jarib und Gedalia, die gaben ihre Hand darauf, dass sie ihre Weiber fortschaffen und einen wieder als Busse für ihre Schuld entrichten wollten. Von den Nachkommen Immers, Hanani und Sebadia. Von den Nachkommen Harims, Maseja, Elia, Semaja, Jehil und Usia. Von den Nachkommen Paschurs, Eljoenai, Maseja, Ismail, Netanil, Josabat und Eleasa. Und von den Leviten, Josabat, Simai und Kelaja, das ist Kelita. Petaja, Juda und Elisa. Von den Sängern, Eljasib. Von den Torhütern, Salum, Telem und Uri. Von den gemeinen Israeliten, von den Nachkommen Pareos, Ramja, Jisia, Malchia, Miyamin, Eliasa, Malchia und Benaja. Von den Nachkommen Elams, Matanja, Sachaja, Jehil, Abdi, Jeremot und Elia. Von den Nachkommen Sattus, Eljoenai, Eljasib, Matanja, Jeremot, Sabbat und Asisa. Von den Nachkommen Bebais, Johanan, Hanania, Sabai, Adlai. Von den Nachkommen Banes, Mesullam, Maluch und Adaya, Jasub, Zio, Jeramot. Von den Nachkommen Pahat Moabs, Adna, Kelal, Benaja, Maseja, Matanja, Bezaleel, Benui und Manasse. Und die Nachkommen Harims, Elisa, Jisia, Malchia, Semaja, Simeon, Benjamin, Maluch, Semaja. Von den Nachkommen Hasums, Matnai, Matata, Sabbat, Eliphelet, Jeremai, Manasse, Simai. Von den Nachkommen Banis, Madai, Amram, Uil, Benaja, Betja, Kiluhi, Banja, Meremot, Eliasib, Matanja, Matnai, Yasai, Bani, Binui, Simai, Selemja, Nathan, Adaya, Machnatbai, Sasai, Sare, Azaril, Selemja, Semaja, Salum, Amaya, Josef. Von den Nachkommen Nebos, Jail, Matitja, Sabbat, Sebina, Yadai, Joel, Benaja. Alle diese hatten fremde Weiber genommen, und sie entließen sie samt den Kindern.